Teil 3. Entscheidend ist auch die Art der Präsentation. Ein Kind, dem einmal ein Märchen gefallen hat, möchte es wiedererzählt haben, möglichst mit denselben Worten. Das sollte die Eltern jedoch nicht dazu verleiten, Märchen immer nur aus Büchern vorzulesen. Besser ist es, wenn die Erwachsenen etwas äußern, das den Zeitumständen und dem Charakter des Kindes entsprechend eine Verbesserung des gedruckten Textes darstellt. Allerdings sollte man die Märchen beim Erzählen nicht zu sehr ausschmücken, damit Kinder ihre eigene Fantasie entwickeln können.